Quatsch. Ich denke, da muss man selber ein bisschen mal probieren. Das werde ich also auf jeden Fall auch mal probieren. Aber dein Low Card 20. Ordnung kannst du uns mal noch demonstrieren, damit man mal sieht, was da. Ja, gut, das ist ja okay. Also man kann hier auch wieder einen Zugfink verdoppelt und letztendlich, klar, die gibt es halt das auch die Besonderheit, dass wirklich für jeden Bild das Bild sozusagen ist diese 20-fache Ordnung. Irgendwann siehst du ja schon gar nicht mehr den Unterschied, also mehr als 10-fache Ordnung, das ist schon kritisch. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.